Wir haben im letzten Jahr 1200 Unternehmensverkäufe über uns vermarktet. Dieses Jahr werden das so 1500, 1600 werden. Ja, das heißt, da wo der Berater zwar erstmalig ein Pflegeheim verkauft, machen wir das 30, 40 Mal pro Jahr. Und wir wissen deswegen ganz genau, welche Kaufkandidaten Interesse daran haben, ein Pflegeheim zu kaufen oder wer gerade gerne eine Eventagentur haben möchte. Ideencouch, der Podcast, der selbstständig macht, mit Dr. Jan Evers. Willkommen auf der Ideencouch. Jedes Jahr suchen 1000 Unternehmen in Deutschland einen Nachfolger. Besonders kleine Betriebe tun sich dabei schwer. Kai von Deal Circle erklärt heute, warum das so ist und wie sein Startup durch cleveres Matchmaking hilft, Verkäufer und Käufer zusammenzubringen. Dabei diskutieren Jan und Kai auch, wie man die Unternehmensnachfolge für mehr Menschen attraktiv machen kann. Hört rein in diese spannende Folge über die Zukunft des deutschen Mittelstands. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann freut sich das Ideencouch-Team Jan, Gesa, Sarah und Erik über Bewertungen und neue Abonnenten, damit noch mehr Menschen erfolgreich und glücklich selbstständig werden. Kai, herzlich willkommen auf der Ideencouch. Vielen Dank für die Einladung, freut mich sehr, Jan. Ja, wir wollen ja heute über zwei Sachen sprechen. Einerseits über euer interessantes Unternehmen, Deal Circle, und über das Problem, was ihr lösen wollt. Sag doch mal, wieso habt ihr dieses Unternehmen gegründet? Du, erzähle ich gerne ein bisschen. Und also warum wir gegründet haben, das kommt im Grunde aus dem Problem heraus, worüber wir nachher noch ein bisschen sprechen werden. Und das Problem ist, dass jedes Jahr in Deutschland zigtausende Unternehmensnachfolgen anstehen und aber nicht alle so erfolgreich geregelt werden können, wie das vielleicht nötig wäre. Und dass das ein massives, auch gesellschaftliches Problem ist, was da auf Deutschland zukommt. Ja, weil das können wir gleich noch ein bisschen mehr im Detail besprechen. Einfach jedes Jahr immer mehr Unternehmensnachfolgen anstehen, viele Babyboomer in Rente gehen. Und das führt zu großen Problemen bei den Nachfolgen. Und dabei versuchen wir zu helfen. Okay, also dafür muss es euer Unternehmen geben. Und was ist der Nutzen, den ihr schafft? Und was das Angebot, was ihr schafft, um dieses Problem zu lösen? Du, im Grunde kannst du dir Deal Circle vorstellen wie eine Art Matching-Tool, Datenbanklösung, Matchmaking-Tool eben für Unternehmensnachfolgen. Ja, das heißt, auf der einen Seite stehen zigtausend Unternehmensverkäufer oder in den meisten Fällen mit einem professionellen Berater an deren Seite, die denen helfen durch den Transaktionsprozess hindurch. Und auf der anderen Seite stehen ebenfalls zigtausend oder noch deutlich mehr potenzielle Käufer, die gerne investieren würden oder die gerne Nachfolgen antreten würden, die aber mit der Verkäuferseite nicht zusammenkommen. So ein Deal Circle ist so eine Art Clearingstelle, die dazwischen geschaltet ist und eben datenbankgestützt Matching betreibt und so die Parteien dann zusammenbringt und damit dann eben die Wahrscheinlichkeiten ein bisschen erhöht, dass die Nachfolgen erfolgreich gestaltet werden können. Vielleicht legen wir das mal einmal tiefer, indem wir in diesem, was wir Produktion nennen in unserem Geschäftsmodell Canvas, oder Kernaktivitäten. Lass uns doch mal sagen, was jetzt wäre so ein ganz typischer Prozess. Also es kommt jemand zu euch, was passiert dann, in welcher Reihenfolge? Und dann kannst du danach noch mal ein bisschen sagen, was davon ist besonders schwer und... Gerne. Ja, also was ist typischerweise, wer kommt als erstes? Kommt der Käufer oder der Verkäufer? Ja, genau, gehen wir gerne mal unsere Wertschöpfungskette durch. Also in der Regel ist der Modus so, dass der Unternehmensinhaber sich irgendwann entscheidet, seine Nachfolge regeln zu wollen. So, das macht er mal früher, mal später. Idealerweise macht er das nicht zu spät. So zwischen Mitte 50 bis Anfang 60 ist ein guter Zeitraum, um damit mal zu starten. Und was er dann macht in der Regel ist, einen sogenannten M&A-Berater zu mandatieren. Ja, die können auch Nachfolgeberater heißen oder Corporate Finance Berater. Manche ganz cool nennen sich Investmentbanker. Aber im Grunde sind das spezialisierte Unternehmensberater, die eben dem Unternehmensinhaber dabei helfen, diesen Verkaufsprozess mit zu begleiten. So, und dieser Verkaufsprozess, der ist extrem vielschichtig und mehrdimensional. Und der beinhaltet dann sowohl erstmal im Unternehmen zu schauen, dass das Unternehmen überhaupt verkäuflich ist, ja, dass ausreichend Transparenz in den Finanzzahlen besteht und so weiter, dass das Geschäftsmodell zukunftsträchtig ist und versucht eben auch schon mal mit zu überlegen, für welche Käufergruppen könnte das denn interessant sein. So, und irgendwann ist der Zeitpunkt gekommen, wo dann der M&A-Berater mit dem Unternehmensinhaber gemeinsam entscheidet, an den Markt zu gehen, in Anführungszeichen, und auf potenzielle Kaufkandidaten oder Kaufinteressenten zuzugehen. So, und wenn der M&A-Berater mit dem Unternehmer an diesem Schritt steht, dann stehen die vor einem gewaltigen Problem, Denn man kann fast sagen, umso kleiner das Unternehmen ist, das zum Verkauf steht, umso mehr potenzielle Käufer kommen dafür in Frage. So, und dann starten wir. Das heißt, um deine Frage zu beantworten, für uns ist die Verkäuferseite der Trigger für uns, um die Arbeit zu beginnen. Das heißt, der Verkäufer kommt auf uns zu mit seinem Berater und wir haben dann ein sogenanntes Target, ein Unternehmen, das zum Verkauf steht, für den wir dann helfen, einen Käufer zu finden. Ein Unternehmen mit einer speziellen Branche, mit einer Größenordnung, mit einer Region, mit einem Finanzprofil, das es auszeichnet. Das sind dann Kriterien, anhand dessen wir dann eben versuchen wollen, passende Käufer zu finden. So, und dann startet bei uns eben intern der in Anführungszeichen Produktionsprozess. Das heißt, wir schmeißen die Datenbank rein. Im ersten Schritt ist das sehr, sehr stark automatisiert. Im zweiten Schritt haben wir aber ein sehr großes Research-Team, das dann eben aus der Datenbank heraus... Sag mal, wie viele das sind? Hast du mir mal erzählt? 20, 30 Leute, ne? Also in Summe sind wir knapp 80 Leute bei Deal Circle und das Research-Team umfasst in der Tat, da hast du sehr gut zugehört, 20, 30 Mann und Frau. Und genau, deren Aufgabe ist es im Grunde aus der großen Datenbank heraus, wo wir mittlerweile einige 100.000 Käuferprofile drin haben. Das geht im Moment sehr, sehr stark nach oben, weil einfach die technologischen Möglichkeiten so rasant sich weiterentwickeln innerhalb der letzten Monate. Und das ganze Thema Big Data-Analysen, Web-Scraping einfach erhebliche Vorteile aktuell bieten. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Aus der Datenbank heraus entsteht eine Longlist mit einigen 100 potenziellen Käufern und unser Research-Team destilliert dann da eine Shortlist heraus mit den Kaufkandidaten, die am passendsten sein können. Genau, und dann erinnere ich mich auch noch, hoffe ich, dass ich auch gut zugehört habe, dass dann wird dem Verkäufer diese Liste vorgelegt und dann kann er sagen, den nicht, den kenne ich, der ist doof und den nicht, den will ich nicht und das ist mein direkter Wettbewerber oder so und die anderen könnt ihr gerne ansprechen. So. Genau so ist es. Das heißt, der Verkäufer behält die Prozesshoheit, der weiß, welche Kaufkandidaten überhaupt davon dann Kenntnis erlangen, dass sein Unternehmen zum Verkauf steht und eben nur nach der Freigabe von der Verkäuferseite gehen wir dann auf die Käuferseite zu mit einem anonymisierten Kurzprofil, sogenannten Teaser und stellen dann eben die Transaktionen vor. Ja, das ist eben ausreichend anonym, dass der Unternehmenskäufer nicht direkt einmal bei Google ein paar Eckdaten eingibt und dann gleich das Unternehmen findet, was zum Verkauf steht, ist aber trotzdem ausreichend konkret, damit der Käufer sagen kann, jo, das klingt für mich interessant, ich will mich sowieso durch Zukäufe weiterentwickeln, ich schaue mir das mal näher an. Genau. Gut, das... Also super, vielen Dank erstmal. Kann man sich vorstellen, man kann auch, also ich kann mir vorstellen, den Mehrwert, den ihr da bringt für den M&A-Berater, dem nimmt ihr ja wahnsinnig viel Arbeit ab. Ne? Ihr habt eine Datenbank, wo Leute sich schon mal eingetragen haben, die interessiert sind. Das macht es auch einfacher, die dann anzurufen. Wenn ihr die nicht habt, könnt ihr, wie du beschrieben hast, durch technologische Möglichkeiten macht der Research, wer könnte denn passen. Da müsst ihr dann natürlich euch erstmal einführen, wer ihr seid und so. Sehr seriös seid und so. Das können wir uns alles vorstellen. Wer bezahlt? Auch da haben wir im Laufe der Zeit, also Deal Circle gibt es jetzt seit 6 Jahren, eine kleine Reise hinter uns gelegt in unserem Vergütungsmodell. Also mittlerweile ist es so, dass der Käufer zahlt, aber rein erfolgsbasiert dann, wenn eine Transaktion erfolgreich abgewickelt wurde, dann kriegen wir eine Erfolgsprovision vom Käufer. Und genau, für die Verkäuferseite ist es komplett kostenlos, was wir machen. Ich würde gerne einen Satz noch ergänzen zu unserem... Ja, zu unserer Daseinsberechtigung, wenn man es mal so bezeichnen darf. Denn man denkt immer, Mensch, das kann doch nicht so schwer sein, einen passenden Käufer zu finden für ein Unternehmen. Was man dabei aber wissen muss, ist, dass die meisten Beratungshäuser, die eben dabei helfen, die Unternehmen zu verkaufen, die wissen funktional ganz genau, wie man Unternehmen verkauft. Ja, die wissen, welche steuerlichen und rechtlichen Kniffe notwendig sind. Die wissen, wie die Verträge ausschauen müssen. Die haben meistens auch viel Empathie und Fingerspitzengefühl, wissen, wie man die Verhandlungen moderiert. Was sie aber nicht haben, ist, dass sie eine tiefe Branchenverankerung haben in jeder Branche, in der sie ein Verkaufsmandat mitbetreuen. Das heißt, die meisten Berater, gerade bei kleinen Transaktionen, wenn wir von kleinen Transaktionen sprechen, sind das in der Regel kleine KMU, vielleicht bis 5 Millionen Euro Umsatz, vielleicht ein bisschen drüber. Aber im Grunde umso kleiner, umso größer ist das Problem. dass die Berater im Grunde branchenagnostisch arbeiten müssen. Und das heißt, der Berater, der heute ein Verkaufsmandat hat für einen metallverarbeitenden Betrieb, hat in 3 Monaten vielleicht ein Verkaufsmandat für ein Pflegeheim und in 6 Monaten für eine Digitalagentur und in 9 Monaten für einen Eventveranstalter. Jedes Mal ist die Käufergruppe eine gänzlich unterschiedliche. Ja, und der Berater weiß, wie man verkauft, aber weiß eben nicht, wer die Käufer sind. Und genau. Und glaube auch, dass natürlich ein guter Berater ist jetzt auch nicht unbedingt jemand, der besonders gut darin ist, mutig überall anzurufen, hättest Interesse, ne? Und das macht ihr dann ja teilweise für die. So, da könnt ihr ja mit 80 Leuten viel spezialisierter vorgehen. Ja. Also unser großer Vorteil ist in der Tat, dass wir eben nicht nur für einen Berater arbeiten. Die meisten Berater in dem kleinen Segment haben so ihre 3, 4, 5 Unternehmensverkäufe pro Jahr und müssen deswegen branchenagnostisch arbeiten. Die können es sich nicht leisten zu sagen, ich mache nur Pflegeheime, weil dann gibt es einfach nicht genug Mandate für sie. Bei uns ist es anders. Wir haben im letzten Jahr 1200 Unternehmensverkäufe über uns vermarktet. Dieses Jahr werden das so 1500, 1600 werden. Ja, das heißt, da wo der Berater zwar erstmalig ein Pflegeheim verkauft, machen wir das 30, 40 Mal pro Jahr. Und wir wissen deswegen ganz genau, welche Kaufkandidaten Interesse daran haben, ein Pflegeheim zu kaufen oder wer gerade gerne eine Eventagentur haben möchte. So, und im Grunde, man könnte sagen, wir aggregieren das Wissen des Marktes über die Käuferseite, wer gerade was kaufen möchte. Ja, und der Berater, der uns morgen erstmalig für einen Unternehmensverkauf nutzt, profitiert eben von all diesen Daten, die wir seit unserer Gründung bei einigen tausend Transaktionen gesammelt haben. Vielleicht jetzt nochmal, das war jetzt so der Ritt für euren typischen Kunden. Was ja auch interessant ist dabei, dass typischerweise der M&A-Berater euch nutzt. Ne? Klar, weil ihr dem den Job einfacher macht und der euch kennt. Der typische Nachfolgesucher kennt ja vielleicht gar nicht Deal Circle. Was ich glaube, dass die meisten im Markt, und damit kommen wir dann auch schon langsam in Richtung gesellschaftspolitische Probleme, die meisten Verkäufer wissen gar nicht, was M&A-Berater sind, wissen nicht, wo sie die finden. Genau. Wir haben uns ja, ich weiß nicht, ob du dich da erinnerst, selber so kennengelernt, dass ich vor 5, 6 Jahren ein Unternehmen, an dem ich beteiligt war, in der Delikatessen-Onlinehandel, dass wir das alle verkaufen wollten und ich nicht wusste, wie das ging. Ja, und der Inhaber auch nicht. Und dann haben wir damals Jochen, gefragt, Jochen Maas von Hanse Ventures, habe ich gefragt so. Und dann hat er gesagt so, ja, der Kai, der macht gerade so einen coolen Laden auf, die sind noch nicht so weit, aber ruf den noch mal an und so. Und dann habe ich dich gefragt und gesagt so, Mensch, der hat jetzt 3 Millionen Umsatz. Dann hast du gesagt so, ja, 3 Millionen ist nicht so viel, aber es gibt schon Berater, die das noch machen, in dem kleinen Umsatz. Wir hatten das Gefühl, wir sind mega groß, weil wir 10 Jahre lang gewachsen waren. Und dann hast du uns einen M&A-Berater vermittelt, der die Branche auch ganz gut kannte. Also da hat eure Datenbank immerhin schon so funktioniert. So, ne? Und dann mussten wir das erstmal lernen, dass man dann da irgendwie erstmal so eine Upfront-Fee von, keine Ahnung, 5.000 bis 10.000 Euro dafür, dass er unsere Daten in Ordnung bringt und dann erfolgsbasiert. Also das war alles neu für uns und wir hatten keinen Schimmer. Und die meisten Unternehmensnachfolger würden wahrscheinlich noch nicht mal auf die Idee kommen, M&A, also M&A-Berater, ja, das habe ich im BWL gelernt, im Ende meines Studiums, und war wahnsinnig stolz, dass ich in diesem Kurs sitzen durfte, weil ich dachte, jetzt bin ich wie Pretty Woman, jetzt bin ich im Turbokapitalismus angekommen. M&A, Merger Acquisition. Ne, aber das ist ja nicht gerade volksgängig. Ja, überhaupt nicht. Und da sprichst du in der Tat ein großes Problem an. Denn auch da kann man fast sagen, umso kleiner die Unternehmen werden, und das soll jetzt nicht respektierlich gemeint sein, aber man hat einfach wenig Bezug zu dieser Welt, naturgemäß. Ja? Es finden zwar regelmäßig mal Übernahmen statt, aber dann ist es vielleicht, dass der eine Wettbewerber den anderen kennt und dann hat man sich jahrelang im Markt bekriegt oder man ist sich zumindest begegnet und dann irgendwann auf der Messe sagt man der eine dem anderen vertrauensvoll, Mensch, so langsam möchte ich vielleicht doch verkaufen. Der andere sagt, ja Mensch, ich kenne den Markt ganz gut, lass uns das doch gemeinsam machen, und dann finden Transaktionen statt. Solche Fälle sind immer wunderbar, wenn man das darüber regeln kann, aber sie sind leider nicht die Normen. Und dann hast du genau das Problem, das du gerade angesprochen hast, dass viele Unternehmer über Jahre, Jahrzehnte sehr erfolgreich Unternehmen aufgebaut haben, aber das Unternehmen dann zu veräußern, das machen die meisten dann eben doch nur ein einziges Mal in ihrem Leben. Und dabei kannst du viel falsch machen, und das Das am wenigsten Schlimme, was man falsch machen kann, ist, dass man sich einfach übers Ohr hauen lässt und einen schlechten Preis bekommt. Das ist das geringste Risiko, das man eingehen kann. Und das größte Risiko ist, dass man große steuerliche oder rechtliche Risiken eingeht, die einem dann nachher noch nach der Transaktion auf die Füße fallen. So, und deswegen macht das Sinn, da einen erfahrenen Berater an der Seite zu haben. Aber jetzt gibt es eben das Problem. Erstmal, viele Unternehmer wissen nicht, dass sie überhaupt einen Berater brauchen. Woher wissen, wenn man es vorher noch nie gehört hat. Manchmal kann es vorkommen, dass der Steuerberater einem vielleicht den Tipp gibt, Mensch, such dir da mal einen M&A-Berater, der dir hilft dabei, oder der Steuerberater nimmt selbst diese Rolle ein, auch das gibt es durchaus. Oder über die IHKs wird auch zum Glück immer mehr, aber dann vielleicht auch doch nicht ausreichend viel Aufklärungsarbeit geleistet zum Thema Unternehmensnachfolge. Und da gibt es dann in der Tat viele Unternehmensinhaber, die da vor einem großen Fragezeichen stehen. Und dann gibt man bei Google ein Unternehmensnachfolge und bekommt dann ganz viele Informationen, die man aber auch nicht so richtig einordnen kann. Und dann vielleicht auch die bei Google Ads also inserieren und Geld bezahlen, sind vielleicht auch nicht qualitativ die Besten. Auf eine Art ist das ja auch eine gewisse Schutzfunktion, die ihr habt. Ne? Wenn bei euch jetzt ein UnternehmerIn anruft, und ihr vermittelt einen Berater und der Berater macht totalen Mist und zieht ihn übers Ohr, dann kann der sich bei euch melden und ihr überlegt euch zweimal, ob er den Berater wieder einsetzt. Das heißt, auch der Berater denkt so, okay, die ist ja gerade mich vermittelt, dann versuche ich besonders gut zu arbeiten oder besonders seriös oder so. Und ich glaube, dieser Schutz, ja, also die meisten Unternehmer haben ja sogar Angst vorm Rechtsanwalt, also ich auch, weil irgendwie, da hat man ja auch mal gar kein Gefühl, was danach herauskommt. Und M&A-Berater, ja, das ist irgendwie, da können wir vielleicht jetzt auch mal reingehen. Also für die M&A-Berater scheint es sich ja eher ab 3, 4, 5 Millionen zu lohnen. Ihr kriegt die meisten Deals über M&A-Berater. Wenn ihr einen anderen Deal kriegt, also wenn ein anderer Verkäufer sich bei euch meldet, ratet ihr zum M&A-Berater, müsst dann quasi auch noch einen finden, der passt und sagt, den mache ich jetzt so. Und 90% aller Unternehmen sind aber wahrscheinlich sind die sogar unter 2 Millionen. Genau. Ich weiß, ich habe, glaube ich, in den letzten 5 Jahren 10 zu euch geschickt und die waren immer 1, 2, 3 Millionen. Ja? Ja. Und also das heißt, da funktioniert der Markt nicht so richtig. Da gibt es jetzt ja öffentliche Ansätze, über die wir vielleicht gleich mal reden können. Also ganz reinrassig öffentlich Next Change vom Bundeswirtschaftsministerium und der KfW. Eher privatwirtschaftlich DUB, Deutsche Unternehmerbörse. Beides auf eine Art Konkurrenten von euch. Lassen wir da reingehen. Also was könnte auf eurer Seite passieren, damit ihr auch kleinere Mandate vermittelt und damit diese Nachfolgewelle besser matcht? Und was ist die Rolle von den anderen Portalen, die es da gibt? Ja, du lass uns das gerne mal gemeinsam aufarbeiten. Und in der Tat, die Portale, die es gibt, die sind einerseits vielleicht Wettbewerber, weil sie ein ähnliches Kundenbedürfnis befriedigen. Auf der anderen Seite sind gerade die beiden Beispiele, die du genannt hast, auch für uns ein Stück weit Kooperationspartner, weil sie eben auch versuchen, Lösungen zu bieten für ein Marktsegment, in dem wir bisher weniger aktiv waren, was wir zukünftig aber auch stärker mit beackern werden. Also die sind bei den kleineren, ne? Ganz genau. Ich glaube, Nextchange ist eher, das haben wahrscheinlich Median von, weiß nicht, unter 1 Million Umsatz. Genau, deutlich und unter einer. DUB ein bisschen drüber vielleicht, aber DUB vielleicht so im Median 1-3 und wir dann in der Tat noch ein Stückchen drüber. Der Modus, den ich gerade beschrieben habe, dass wir datenbankgestütztes Matchmaking machen und direkt Kaufinteressenten identifizieren, auf die zugehen, den Deal vorstellen, dass mit diesem direkten Ansatz und vor allen Dingen mit dem datengestützten Prozess, das kann man bei einer gewissen Größenordnung von Unternehmen recht gut machen. Bei sehr kleinen Unternehmen ist das oft schwierig, weil man die potenziellen Käufer nur schwer öffentlich identifizieren kann, weil die Käufer in vielen Fällen Privatpersonen sind, die als sogenannter, das nennt sich Management Buy-In, also der Manager, der sich einkauft sozusagen in das Unternehmen, der externe Geschäftsführer, der die Unternehmensanteile erwirbt, die findet man leider nur sehr, sehr schwer in irgendwelchen Datenbanken. sondern das sind mehr oder weniger erfahrene Damen und Herren, die vielleicht 10, 15, 20 Jahre im Angestelltenverhältnis in führenden Positionen gearbeitet haben und dann für sich selbst aber irgendwann erkannt haben, dass sie jetzt Unternehmer werden möchten und sich selbst irgendwo einkaufen wollen. Die findet man leider nur sehr, sehr schwer durch öffentliche Daten. Dafür sind Modelle wie die NextChange und die DUB per se sinnvoll. Das sind im Grunde, kann man sich vorstellen, wie einen offenen Marktplatz. Das heißt, wenn ich jetzt dub.de eingebe oder next-change eingebe, finde ich hunderte oder vielleicht sogar wenige tausende Unternehmen, die zum Verkauf stehen. In einer Art, ich will nicht sagen eBay, weil das ist keine Auktion dahinter, aber halt in einem offenen Marktplatz. Was grundsätzlich sinnvoll ist, um darüber vielen potenziellen Käufern gegenüber sichtbar zu sein. Es hat den Nachteil, dass man eben vielen potenziellen Käufern gegenüber sichtbar ist und aus der Verkäuferbrille heraus leider häufig wenig Kontrolle darüber hat, wer jetzt ganz genau die Daten sehen kann. Ja, dadurch kann es dann eben passieren, dass auch schon mal Mitarbeiter oder Kunden oder Lieferanten vom Unternehmen zufällig darüber stolpern, dass ja das eigene Unternehmen, der eigene Kunde oder der eigene Lieferant zum Verkauf steht. Und das kann dann wiederum negative Auswirkungen auf die Unternehmen haben. Deswegen häufig wollen die Unternehmensinhaber das eher möglichst lange unter der Hand halten, dass der Unternehmensverkauf stattfindet. Und das wird dann eben häufig durch solche sehr, sehr öffentlichen Börsen konterkariert. Gut, also das heißt, einerseits haben Sie den Marktzugang zu den Kleinen, den ihr nicht so habt, ne, weil Sie eine hohe Bekanntheit haben. Sie sind ja auch viel länger da. Ich weiß nicht, wie lange es ein Exchange gibt, gefühlt schon immer. Und DUB auch deutlich über 10 Jahre. Dadurch haben die eine gute Google Authority, eine gute Findbarkeit. Also sie haben den Marktzugang. Aber das Tool, dadurch, dass ihr Geschäftsmodell ist ja auch, Exchange ist umsonst. Bei DUB zahlt man, glaube ich, so einen Anzeigenpreis, begrenzt 100, 200 Euro oder so. Das ist ja nicht das, womit man dann bezahlen kann, dass da eine Research-Abteilung sichtet, Leute anruft, versucht, ein Matching herzustellen und so. Genau. Und ich glaube, daran krankt in der Tat das Modell, dass es zu viele Insellösungen gibt. Und du hast gerade die beiden sehr, sehr großen beschrieben, DUB und NextChange, die aber auch, gut, NextChange, wie du beschrieben hast, die sind staatlich gefördert, wodurch da ein gewisses Kapital bereitsteht, um die Plattform zu betreiben. Da gibt es dann eher wirklich in der operativen Abwicklung innerhalb der Plattform dann vielleicht manche Schwächen, die sich einfach aus dem Modell heraus ergeben. Also ganz konkret, im Grunde sind die IHKs und die Handwerkskammern im Wesentlichen dazwischen geschaltet für die Betreuung der Inserate. Da gibt es einige, die sind sehr, sehr umtriebig und die haben sich das Thema Nachfolge stark auf die Fahnen geschrieben. Das sind aber leider häufig Ausnahmen. Und da ist es dann oft eher so ein, auch das jetzt nicht falsch verstehen, aber so ein im schlimmsten Sinne, wie man es häufig mit Vorurteilen belegt, behördliches Leben, wo dann eben Inserate eingestellt werden, aber dann passiert damit nichts. Und auch nicht, wenn Anfragen reinkommen, ja, passiert da was. Ja, das heißt, die Qualität wird so stark gesichert, dass sie nicht mehr erscheinen. So kann man es fast sagen, genau. Und deswegen, das hören wir leider oft, genau. Das ist tatsächlich regional unterschiedlich. Ne? In manchen Regionen funktioniert es oft, aber ich habe das auch seit 10 Jahren höre ich das häufiger, dass in manchen Regionen die IHK ist dann abwirkt. Ja. Genau. Und vielleicht im Besten, ne? Also die haben vielleicht eine gute Intention dahinter, dass das irgendwie Pünktchen. Genau. Okay. Genau. Und also neben den beiden großen, Exchange und IHK und der DUB, gibt es viele, viele kleine lokale Unternehmensbörsen und Plattformen und es gibt viele Nachfolgeinitiativen der einzelnen Bundesländer, die auch Stück für Stück das feststellen, dass das ein großes Risiko ist für ihre Wirtschaft, wenn die Unternehmen keine Nachfolger finden und da eben Stück für Stück Unternehmen dann stillgelegt werden, weil eben kein Nachfolger da ist. Und dann kommt dann plötzlich das Bundesland XY auf die Idee, super, wir brauchen jetzt eine Nachfolgebörse. Oder das wird dann kommunal vielleicht sogar noch gemacht. Der Ansatz ist immer klingt gut. Klingt erstmal gut. Ne? Genau. Klingt auch erstmal gut. Da kann man auch die lokalen Netzwerke einbeziehen. Ne? Also es gibt ja auch zum Beispiel Sparkassen, Genossenschaftsbanken, die richtig große Marktanteile haben, die könnten dann quasi da verknüpft sein. Und die Technologie könnte dann quasi das Matching verstärken, was man am Stammtisch irgendwie initiiert. Klingt doch gut. in der Theorie ist das fantastisch, aber stell dir vor, wenn du irgendein Produkt online kaufen möchtest, dann willst du auch ungerne bei der Online-Plattform kaufen, die nur die regionalen Produkte aus dem Umkreis von 50 Kilometern anbietet, weil das dann eben auch in der Auswahl beschränkt ist, sondern dann gehst du vermutlich zu Amazon, weil du weißt, da bekommst du alles. Da bekommst du sowohl die regionale Auswahl, bekommst aber auch die anderen Produkte. Zumindest für Unternehmenskäufer, ne? Also Nachfolger, über den Markt haben wir jetzt ja noch gar nicht gesprochen, also das beklagt ja die Politik und auch die wissenschaftlichen Studien seit 20, 30 Jahren, dass immer mehr Verkäufen immer weniger möglichen Nachfolgern entgegenstehen, diese MBA, Management Buy-In. Genau. Also, ne, dass irgendwie dann doch, obwohl viele sich montags über ihren Arbeitgeber beschweren, aber dann doch die wenigsten sagen so, ich kaufe jetzt mal einen Laden. Da ist quasi das Matching zwischen einem lokalen Unternehmen und einem lokalen Nachfolger ist wahrscheinlich zu selten. Ja, genau. Also ich glaube idealerweise, also in den meisten Marktplatzmodellen gibt es irgendwann eine gewisse Monopolstellung. Und das macht in vielen Fällen auch Sinn. Das wird oft reguliert, was auch gut ist, dass der Monopolist nicht machen kann, was er möchte. Und dennoch macht es oft Sinn, viel Angebot an einem Ort zu bündeln, weil das dann eben attraktiv ist für die Nachfrageseite. So, und hier in dem Fall, wenn man es überträgt, ist das Angebot eben der Unternehmensverkauf, die Unternehmensnachfolge, die ansteht. Und die Nachfrageseite sind eben die potenziellen Nachfolgenden, die Übernehmer, die MBIs oder eben auch strategische Käufer, die gerne was zukaufen möchten. Und ich glaube, per se ist so ein Marktplatz dann erfolgreich, wenn möglichst viel Angebot auf möglichst viel Nachfrage trifft und man trotzdem die Möglichkeit hat, möglichst präzise zu selektieren, dass man eben nur die Dinge sieht, die für einen selbst auch relevant sind und man dann nicht im Dschungel vom Angebot dann nachher vollkommen verloren ist und gar nicht mehr weiß, wonach man eigentlich sucht. So, okay, dann das, also ich würde gleich nochmal zu deinem Geschäftsmodell zurückkommen und nochmal ein paar gemeine Fragen stellen. Aber lass nochmal vorher jetzt gucken, wie könnte das denn zusammengehen? Also wie könnte man so schlüsselpartnermäßig, das ist ja eigentlich schon euer Geschäftsmodell, könntet ihr nicht Schlüsselpartner für Next, für ein Dub, aber auch vielleicht für lokale Banken, für Bürgermeister, Wirtschaftsförderer, sein, die alle vor diesem Problem, wo der Druckpegel steigt. Also wie könnte die Wertschöpfungskette aufgeteilt sein? Weil vor Ort Menschen zu haben, die das Thema kennen, die sagen so, hey, ist gut, einen M&A-Berater zu nehmen oder du kannst das, wenn du keinen haben willst, kannst du das und das und das, musst du alles vorbereiten. So, das wäre ja gut. Ne? Banker machen sowas ja wahrscheinlich auch häufiger, so wie Steuerberater. Die haben ja dann 200 Kunden, von denen jedes Jahr zwei oder drei eine Nachfolge anfangen zu suchen. Total. Und wir versuchen da in der Tat, möglichst umfangreich unsere Rolle zu interpretieren. Ich mache mal ein Beispiel. Wir haben auch einen kleinen Podcast, der ist vielleicht nicht ganz so erfolgreich wie deiner, aber wir fühlen uns damit auch ganz wohl. Der nennt sich Close the Deal, wo es eben um Unternehmensnachfolge und Unternehmensverkäufe geht. Und da hatte ich jetzt jüngst sowohl den Vertriebsvorstand von der HASPA, Hamburger Sparkasse, zu Gast und auch den Vorstand von der Kreissparkasse Biberach, die sehr, sehr aktiv sind im Bereich Unternehmensnachfolge und M&A. Und im Grunde haben beide mir das gleiche, in Anführungszeichen, Leid geklagt, und zwar das auf Seiten der Sparkassen, und gleiches gilt für die Volks- und Raiffeisenbanken, und gleiches gilt auch für die IHKs und für die Handwerkskammern und für andere öffentliche Stellen im weitesten Sinne. Dass sie natürlich laufend mit Hunderten oder mit Tausenden Unternehmensinhabern im Austausch sind und darüber auch sehr, sehr regelmäßig konfrontiert werden, genau mit der Fragestellung, ich möchte gerne verkaufen, ich habe aber keine Ahnung, wie das geht. Leider, aber in sehr vielen Fällen eben der Bankberater an der Front leider auch keine Ahnung hat vom Thema Unternehmensnachfolge. Und er sich wahnsinnig unwohl fühlt, wenn sein Gegenüber ihn darauf anspricht, Mensch, ich will Nachfolge regeln, wie mache ich das denn? Und der Bankberater dann erstmal blank ist. Und wir versuchen da in der Tat mit einigen größeren, aber auch einigen kleineren Sparkassen gemeinsam solche Art internen Schulungskonzepte schon mal aufzubauen, um einfach den Mitarbeitern vor Ort, die brauchen nicht viel, wenn ich ehrlich bin. Ja, das müssen keine voll ausgebildeten M&A-Berater werden. Die müssen aber wissen, wie sie auf die ersten 10 Fragen vom Unternehmensinhaber reagieren können. Und das sind immer die gleichen Fragen. Oder zumindest von diesen 10 Fragen sind 8 immer die gleichen. Da einfach schon mal einen Lösungsweg im ersten Schritt an der Hand zu haben und dann zu wissen, an wen sie sich wenden können, an wen sie dann das Problem in Anführungszeichen weitergeben können. So, und dabei versuchen wir zu helfen und das machen wir extrem gerne, wie gesagt, mit Sparkassen, Volksbanken, Handwerkskammern, IHKs. Wir machen das mit generell am Finanzplatz Hamburg sind wir sehr, sehr aktiv, aber haben auch bei einer Initiative von Schleswig-Holstein waren wir mit dabei. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, Aufklärungsarbeit auf möglichst vielen Ebenen ist da wahnsinnig wichtig, sowohl für die Verkäuferseite, aber auch, das hast du gerade angesprochen, auch für die Käuferseite, auch für die Seite der Nachfolgenden. Denn du hast vollkommen recht mit deiner Einschätzung. Wir haben perspektivisch sogar umso mehr Verkäufer, denen zu wenige Kaufwillige gegenüberstehen. Und das kann man auch wieder auf einer gesellschaftlichen Ebene diskutieren. Also warum haben wir zu wenig Nachfolger? Ja, in der Vergangenheit war es immer ein Automatismus, dass die nachfolgende Generation, dass die Kinder die Unternehmen ihrer Eltern übernommen haben. Genau, ja. Ja, das war viele Jahrzehnte lang. Viele Kinder unglücklich gemacht. Ganz genau, ja. Richtig. Und mittlerweile haben viele Eltern auch. Genau. Und mittlerweile gibt es diesen Automatismus in dieser Form nicht mehr. Und viele Kinder haben einfach ein anderes Selbstverständnis wie früher und sagen dann, nee, du, ich habe ein eigenes Leben und ich habe eigene Vorstellungen und du hast ein tolles Unternehmen aufgebaut, aber ich habe andere Pläne und ich stehe dafür nicht zur Verfügung. Und vor allen Dingen, wenn man dann immer hört, erste Generation gründet, zweite Generation baut es auf, dritte Generation baut ab. Genau. Wie motivierend, wenn man die dritte ist. Absolut. Absolut. Genau. Ja, und also ich glaube tatsächlich, dass dann da auch manchmal, das hat, ich glaube, dieser Satz, den man wahnsinnig oft hört, der hat meines Erachtens, wir sind ja hier ein Geschäftsmodell-Podcast, ein Geschäftsmodell-Hintergrund. Ja, die ersten gründen und versuchen erstmal den Markt zu verstehen und verstehen den so langsam. Die zweiten kapieren, wo der Trigger ist, die neue Technologie, der neue Weg, machen es groß. Und dieses Neue ist dann eine Generation später nicht mehr neu. Und dann kommen andere, die was Neues erfinden. Und die Dritten, die müssten es radikal das Geschäftsmodell optimieren, verbessern, verändern. Wahrscheinlich ist der eigene Vater, Mutter verhindert, dass das passiert. Und deswegen ziehen die anderen an einem vorbei. So, ne, das nochmal als kurzer Exkurs. Genau, also das Problem ist, glaube ich, klar, ich bin ja auch Teil der Gründerplattform, da versuchen wir auch immer Schleifen reinzumachen. Willst du wirklich selber neu gründen? Wäre es nicht eine Idee, irgendwas, wo schon was Cooles ist, da jetzt reinzugehen, das Geld, was du in den ersten 3 Jahren deiner Gründung verlierst, lieber dafür zu nehmen, das zu kaufen? Vielleicht ist da schon irgendwie der Break-Even da und dann kannst du jetzt optimieren. So gar nicht so einfach, so ein ganz anderes Mindset. Müssen wir vielleicht auch noch besser hinkriegen. Vielleicht können wir nochmal zurückkommen zu dem Thema, 90% sind unter 3 Millionen Umsatz und das lohnt sich für einen M&A-Berater nicht und für euch auch noch nicht so richtig. Was könnte da jetzt passieren, damit der Markt besser funktioniert? Ja. Also in der Tat lohnt sich das, also es klingt immer gemein, das lohnt sich nicht. Und das sind ja teilweise echt schöne Unternehmen, die seit vielen Jahren ihre Position im Markt haben. Oder klingt es dann immer so ein bisschen abwertend zu sagen, es lohnt sich nicht. Aber was sich dahinter im Wesentlichen verbirgt, ist, dass ein Erfolgshonorar, das ein Berater bekommen müsste, einfach nicht im Verhältnis steht zu dem, was nachher als Kaufpreis realisiert werden kann. Normalerweise was kriegt so ein normaler M&A-Berater? Verrat uns das mal, dass wir mal ein Gefühl dafür kriegen. Ja, also bei den M&A-Beratern ist es in der Regel ein prozentualer Anteil vom Kaufpreis, der gestaffelt ist. Also umso größer die Transaktion wird, umso geringer ist natürlich der Prozentsatz. Und wenn wir von sehr kleinen Transaktionen sprechen, liegt das irgendwo in der Größenordnung von 5-7%, die Berater nehmen, häufig aber auch mit einer Mindestfee, dass dann die Mindestfee vielleicht bei 50.000 Euro oder vielleicht sogar noch ein bisschen höher liegt. Und wenn wir jetzt ein sehr, sehr kleines Unternehmen haben, das zum Verkauf steht, also du hast gerade gesagt, 90% der Unternehmen liegen unter 3 Millionen Euro Umsatz, ist es natürlich noch, man kann es auf die Spitze treiben, also ich glaube, es sind eher 90%, die deutlich unter 1 Million Euro Umsatz liegen oder auch unter einer halben Million Euro Umsatz. Ja. So, die haben dann vielleicht 50.000 Gewinn. Genau. Ne? Und wenn die jetzt nicht in einer super coolen Branche sind, wo man Multiplier von 7 nimmt, sondern dann nimmt man dann vielleicht nur 4. Ganz genau. Dann sind irgendwie 50.000 Gewinn. Jetzt müssten wir eigentlich noch das Gehalt des personengeführten Inhabers rausrechnen. Machen wir jetzt mal gar nicht. Sind dann mal 4, 200.000. Davon 5% sind 10.000. Und dafür soll der jetzt 2-3 Monate arbeiten. das machen Leute, die so qualifiziert sind, eher nicht. Nee, zumal die nicht zwei, drei Monate daran arbeiten, sondern der Verkaufsprozess dauert eher so im Schnitt 12 bis 18 Monate, kann sogar deutlich länger dauern. Und deswegen haben die dann meistens ihre Mindestvergütung, die liegt dann vielleicht bei 50.000, 60.000 Euro. Ja, dann blicken wir auch wieder aus der Beraterperspektive heraus. Diese Berater, die in diesem Marktsegment agieren, sind häufig auch Einzelunternehmer, also in One-Man-Shows und die verkaufen vielleicht pro Jahr 2, 3 Unternehmen. Und wenn es gut läuft, wenn es ein gutes Jahr ist, und wollen dann eben auf ihre 100, 150.000 vielleicht ein bisschen mehr Jahreseinkommen kommen, weil es ja auch eine komplexe Aufgabe ist und dementsprechend das auch legitim ist. Dafür müssen sie halt 50, 60.000 Mindesthonorar nehmen. Und wenn der Verkaufspreis eben nur bei 200.000 Euro liegt, dann passt das häufig nicht zusammen. Und viele Unternehmensinhaber sagen dann, nee, ich gebe doch jetzt nicht ein Viertel von meinem Unternehmenswert ab an den Berater, der mich durch den Prozess durchführt. Das heißt, es ist viel schwerer, jemanden zu finden, der ein Unternehmen kaufen will, was 50.000 Gewinn macht, ne? Weil da hat man auch immer die Problematik, wenn der Inhaber rausgeht, dann verliert man ein paar Kunden und so weiter. Das kommt dann noch dazu. So, ne? Also der Markt ist viel schwerer und der prozentuale Anteil wird immer höher. Was kann man da tun? Also immerhin leben wir jetzt ja in Zeiten des Internets. Gott gab uns das Internet und jetzt können wir doch irgendwie das ein bisschen effizienter machen. Also wie wäre es denn, wenn jetzt öffentlich gefördert oder durch Clubs oder Initiativen, wenn die Nachfolger suchen, erstmal die Finanzdaten, das ist ja alles kein Hexenwerk, das alles besser vorbereitet, dass sie sich weiterbilden, dass sie die Braut schön machen, wie das so im M&A-Slang, sie damit schon mal anfangen, dass sie vielleicht selber dass ihr Geschäftsmodell auch mal hinterfragen und langsam anfangen, einzelne Elemente zu modernisieren, damit überhaupt Interesse ist auf der anderen Seite. Was? Ich glaube, das sind mehrere Faktoren, die in der Kette hintereinander geschaltet werden können, die dann dazu führen, dass die Unternehmen auch ohne Berater, der mit im Boot ist, weil es sich für den vielleicht nicht wirtschaftlich lohnt, oder der einfach in einer anderen Rolle, in einer sehr, sehr stark abgespeckten Rolle dabei ist, zum Erfolg und zum Abschluss gebracht werden können. Und ich glaube, das startet. Also lass uns da mal gemeinsam durchgehen, das ist mehrdimensional. Ich glaube, das startet mit einem vernünftigen Wissensangebot für die Unternehmensverkäufer, wenn es überhaupt um das Thema Nachfolge geht. Das heißt, ich stelle mir eine Art Online-Akademie vor, vielleicht mit x Modulen, wo ich erstmal mich dem Thema nähern kann, wie funktioniert überhaupt ein Unternehmensverkauf? Was verbirgt sich dahinter? Ja, wie muss ich mein Unternehmen vielleicht mit einer Checkliste, wie muss ich mein Unternehmen darauf vorbereiten mit Templates, die ich vielleicht befüllen kann, um mein Unternehmen erstmal mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erstmal, man spricht davon Exit Readiness, erstmal fertig zu machen dafür, dass es überhaupt verkäuflich ist. Ich glaube, viele Unternehmer können dabei sehr, sehr viel selbst machen, intern machen. Sie müssen nur eben wissen, was zu tun ist. Und wenn man sucht, es gibt Checklisten online, auch häufig über die IHKs, die sind nicht unbedingt, wenn ich es mal freundlich formuliere, nicht unbedingt immer anwenderfreundlich und nicht unbedingt kompatibel mit den Möglichkeiten, die man heutzutage hat. Ja, es gibt so viele tolle Wissensangebote, die man in irgendwelchen Apps machen kann, mit Online-Plattformen, mit Erklärvideos, einfach konsumentengerecht vorbereitet. Das gibt es in der Form heute nicht. Und das wäre sicherlich sinnvoll. Das könnte dann eben auch dazu führen, dass, wenn sowas eingesetzt würde, zwar ein M&A-Berater vielleicht mit im Boot ist, der aber selbst viel weniger Aufwand hat, weil der Unternehmensinhaber eben selbst bereits Vorarbeit leistet und der Berater vielleicht nur als Mediator, als Sparringspartner mit dabei ist, vielleicht nur bei gewissen Verhandlungen als Moderator mit dabei ist und nachher bei den Verträgen vielleicht schaut, dass da keine zu großen Böcke mit drin sind und der Berater dann vielleicht nachher, weil er eben einen so stark abgespeckten Umfang nur begleitet, vielleicht nicht 50.000, sondern nur 10.000 Euro Honorar braucht und trotzdem... Oder es vielleicht sogar, das könnte man ja zumindest mal testen, es gibt ja in den IHKs vielleicht könnte das auch eine Rolle sein. Ne? Da gibt es ja auch Berater für Existenzgründe, da gibt es Berater für Krisen. Vielleicht könnte es da auch Berater geben, die dann so, vielleicht kann man sowas auch toll in Gruppen machen, ne? Weil man muss das ja nicht 1:1 machen. Wir versuchen ja in der Gründerplattform auch, wenn wir Online-Marketing-Training machen, dann laden sich da 300 Leute ein und 200 kommen. Das muss man ja nicht mehr 1:1 machen. Absolut. Unser Businessplan-Tool ist so gebaut, dass mit Tutorials, mit Videos, dass die Leute das weitgehend alleine machen können. Also vielleicht müssen wir einfach da moderne Empowerment-Sachen und vielleicht auch ja, dann den öffentlich bezahlten Beratern ein Instrumentarium geben, wie sie wirksam werden können. Genau, genau. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Käuferseite. Ne? Denn es gibt zigtausende unternehmerwillige, unternehmerisch denkende Menschen, die vielleicht als Nachfolger in Betracht kommen würden, die aber gar nicht wissen, dass sowas wie eine Unternehmensnachfolge gar keine unüberwindbare Hürde ist, sondern die, wenn sie das Wissen vermittelt bekommen, wie man mit einer Unternehmensnachfolge umgeht, das durchaus machen können. Ja, das heute, also sowohl für jüngere, aber auch für ältere Menschen, dass erstmal der Automatismus ist, ich muss selbst was gründen. Das spielt dir mit der Gründerplattform, ihr betreut das jeden Tag. Wir versuchen das anzuheizen, genau. Dass bei jedem Keyword, was wir besetzen, Gründen rauskommen. Nee, Spaß beiseite. Ne? Wir versuchen dann schon, wenn die tief einstecken, die Schleife zu spielen. Aber es ist ein anderes Mindset und ich glaube, wenn man gründet, denkt man, dann wachsen meine Fähigkeiten mit dem Unternehmen. Wenn man ein Unternehmen kauft, dann denkt man so, boah, da muss ich ja UnternehmerIn sein. In Deutschland ist das ja irgendwie noch so ein Riesending. Ich habe ja vorletztes Jahr mit einer Co-Autorin für Dummies geschrieben, extra so ein, weißt du, erfolgreich Unternehmer sein für Dummies in dieser Dummy-Reihe, extra, um das vom Sockel runterzuholen. Ne? Geschäftsmodell für Anfänger, Effectuation für Anfänger. Aber das glaube ich, da haben viele Schiss vor. Und ich glaube, da müssten wir vielleicht alle noch besser werden, damit man sich das zutraut und damit man das Gefühl hat, das muss ich nicht alles vorher kennen, das lerne ich on the job. Aber wir bewerben uns ja auch für Jobs, wo wir in der Stellenanzeige kaum kapieren, was die von einem wollen. Ne? Man denkt dann so, ja, das wird schon. Und so ist das auch hier. Ja, nee, ganz, ganz genau richtig. Also ich glaube, das sind schon mal ganz wesentliche Hebel, sowohl auf der Käufer- wie auch auf der Verkäuferseite, um da auch bei kleineren Transaktionen die Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, dass Transaktionen stattfinden. Eine weitere große Hürde ist natürlich das Thema Finanzierung und Preisgestaltung. Und auch wenn es eine kleine Transaktion ist, wir sprachen gerade in Anführungszeichen von 200, 300.000 Euro als kleine Transaktion, das sind tendenziell eher kleine Transaktionen, auch das Geld muss man ja erstmal haben. So, es wird meistens nicht als reines Eigenkapital bezahlt, sondern meistens holen die Käufer sich natürlich, genauso wie es ist, wenn man sich ein Haus kauft, nimmt man auch ein Bankdarlehen auf, dann für den Kauf von einem Unternehmen. Das muss man sagen, in Deutschland ist das ja tatsächlich im Vergleich, internationalen Vergleich, ein Paradies, um Bankkredit für Nachfolge zu kriegen. Die OECD und die World Bank, die untersucht das alle paar Jahre. Die sagen immer, unser Markt funktioniert. Small Banks finance small firms. Wir haben die Bürgschaftsbanken, die Nachfolgen auch lieber absichern eigentlich noch als gründen. Eigentlich geht da was. Ich glaube, es gibt da vielleicht aber noch eine andere Ebene, dass es immer so sehr traditionell ist. Man legt all das Geld auf den Tisch und holt sich das von der Bank, ja. Ich hatte jetzt neulich im Podcast mal einer, der hat gesagt, so, ich habe mir überlegt, welche Gesellschafter brauche ich, operative Gesellschafter, damit diese Firma erfolgreich wird. Und hat denen dann mehr oder weniger, und er ist jetzt etwas vereinfacht gesagt, das geschenkt und gesagt, so, wenn du jetzt 10 Jahre mit mir diese Firma voranbringst, dann kriege ich ein bisschen mehr von der Ausschüttung, weil ich es dir geschenkt habe und du powerst rein. Also wir brauchen vielleicht auch so einen modernen Werkzeugkasten von verschiedenen Methoden, wie man sowas finanziert. Genau, genau, genau. Und das ist dann, auch das kann dann nicht nur eben die reine Finanzierung sein, sondern ich spinne nochmal den Gedanken zurück, mehr Angebote für die Nachfolger. Es gibt zu wenig Situationen, wo der Nachfolger, genauso wie in deinem Beispiel, eben noch einige Jahre mit dem Unternehmensinhaber, mit dem Altinhaber gemeinsam arbeitet und dann eben Schritt für Schritt die Nachfolge übertragen wird. Dann häufig ist eben das gesetzte Bild, ich bin Mitte 50 oder Ende 50, ich will jetzt verkaufen und ich will dann auch gerne morgen raus sein. Dann braucht man natürlich auch einen Nachfolger, der eine gewisse Seniorität hat, der eine gewisse Kapitalkraft hat. Häufig ist es aber auch ein sehr, sehr schöner Weg, dann eben vielleicht jemanden zu nehmen, der Mitte, Ende 20 ist, der dann nochmal, wie in deinem Beispiel, 10 Jahre lang im Unternehmen erstmal mitarbeitet, gemeinsam Gas gibt und dann Stück für Stück die Unternehmensanteile übertragen bekommt. Genau, und dafür muss man natürlich offen sein, dass man sein Geschäftsmodell anpasst, dass man es modernisiert, aber das macht dann ja auch Spaß. Ne? Genau. Also das versuche ich den Leuten immer zu sagen, so diese dieses alles oder nichts, so, die arbeiten wie Verrückte und dann sagen sie, jetzt will ich es loswerden, übermorgen und dann Malle. So, ne? Erstens sind die dann totunglücklich in Malle, sieht man ja, wie die dann am Strand da hängen und ihre Ehe kaputt geht. Und zweitens ist doch viel besser zu sagen, es gibt einen Ausschleichprozess, in dem ich langsam Dinge übergebe und aber genieße, dass jemand Neues Lust hat mit mir, das irgendwie zu verändern. Da müssen wir vielleicht auch so ein neues Bewusstsein schaffen. Genau, ganz genau. Kai, also super, das hat super Spaß gemacht. Unsere Zeit läuft ab. Ich will jetzt noch mal einmal kurz zurückkommen. Also erstens, verstehe ich richtig, du siehst Deal Circle auch so ein bisschen euer Matching Fähigkeiten und das, was ihr da technologisch baut, um das Matching immer besser zu machen. Du siehst euch da auch in der gesellschaftspolitischen Verantwortung und kannst dir auch vorstellen, dass ihr Motor für den Bürgermeister seid, wie auch immer. Das sind dann vielleicht, das müssen dann andere entwickeln, wie da die Arbeitsteilung sein kann. Aber Motor für eine IHK, Motor für eine lokale Bank, Motor für einen Bürgermeister. Und drumherum müssen dann Sachen geflanscht werden, wo in der Wertschöpfungskette ihr Partner seid. So verstehe ich dich. Absolut richtig. Und würde einen Satz ergänzen bei den Dingen, die wir gerade aufgezählt haben. Mehr Informationen für Verkäufer, mehr Informationen für Käufer, Finanzierungsangebote, modernere Konzepte für die Nachfolge als solche, um ins Unternehmen hineinzukommen. Das ist alles gut und schön. Trotzdem müssen nachher die Parteien erstmal zusammenkommen. Und dafür braucht es meines Erachtens so einen Motor, der da zentral agiert. Und dafür gibt es idealerweise nicht ganz viele verschiedene kleine Initiativen, sondern eben große, wo eben möglichst viele Daten über die Käuferseite gesammelt werden, weil der Kaufinteressent, der in Baden-Württemberg sucht, vielleicht auch neugierig ist, in Hessen ein Unternehmen zu erwerben und deswegen überregionale Plattformen und eben Matchmaking-Lösungen da meines Erachtens sehr sinnvoll sind, die möglichst viele Unternehmensnachfolgen mit betreuen und dann eben nicht nur als reine offene Marktplätze agieren, sondern eben auch genauso ein datengestütztes, mittlerweile KI-gestütztes Matchmaking im Hintergrund agiert, um dann wirklich gute Vorschläge machen zu können. Also ich glaube, viele Daten helfen dabei. Ja, und natürlich, die Rolle nehmen wir gerne ein, keine Frage. So, und wie geht's euch denn? Seid ihr inzwischen profitabel? Wir sind profitabel seit dem ersten Geschäftsjahr sogar schon. Und dennoch sind es natürlich... Ihr habt doch gebootstrapped, ne? So erinnere ich dich. Ihr habt keine VCs an Bord, die euch das Leben zur Hölle machen und irgendwie euch demnächst rausdrücken wollen und alles alleine machen. Nee, genau. Also wir haben keine externen Eigenkapitalinvestoren. Wir haben aber mit der Hamburger Sparkasse, mit der HASPA, eine sehr, sehr unternehmerische Hausbank an der Seite, die uns frühzeitig mit Wachstumsdarlehen unterstützt hat. Aber dennoch, also in der Tat, wir sind seit dem ersten Geschäftsjahr profitabel und trotzdem, das muss ich nicht sagen, als Unternehmer gibt es immer Höhen und Tiefen und äußere wie innere Umstände, die einen mal mehr oder weniger gut schlafen lassen und der M&A-Markt als solches im Moment ist tendenziell eher schwierig, einfach weil das Finanzierungsumfeld schwieriger geworden ist. Oder Geld kostet wieder Geld, das ist per se gut so, aber es führt dazu, dass... Geld kostet wieder Geld, den Satz kann ich noch nicht. Ist ja so, also bis vor 2 Jahren war das nicht so, da hat Geld Geld gekostet und die Zinsen waren 0% und das hat natürlich dazu geführt, dass sehr viele Unternehmen mit Darlehen mit 0% dann übernommen wurden. Und das ist jetzt nicht mehr der Fall. Und das führt dazu, dass die Unternehmensverkäufe per se schwieriger werden und natürlich viele Unternehmen wirtschaftlich auch einfach unter Druck sind derzeit, weil das konjunkturelle Umfeld nicht ganz leicht ist. Und all das führt dazu, dass der M&A-Markt in den letzten 12, 18 Monaten nicht ganz so rund läuft wie in den Jahren zuvor. Aber ihr wächst. Du hast ja gesagt, 1200 letztes Jahr, 1500. Genau. Also in einem schwierigen Marktumfeld zu wachsen, ist ja eigentlich besonders cool. Genau. Ne? Ich habe mal irgendwann gelesen, eine Analyse, dass die Firmen, die wirklich erfolgreich sind, sind in Krisen gewachsen und nicht in Schönwetterperioden, weil da ist man dann, natürlich muss man sich alles dreimal überlegen, ob man dass man es richtig macht. Genau so ist es. Und also in der Tat, wir wachsen und wir stellen auch weiter ein. Das ist gut, aber das ist natürlich auch immer, und da kommen wir ein letzter Satz dazu, natürlich ist es immer ein Stretch, wie stark kann man als Gesellschafter, als Inhaber, als Gründer ins Risiko hineingehen, wie viel Liquiditätspuffer will ich haben, wie viel weitere Wachstumsinvestments will ich zu welchem Zeitpunkt eingehen. Das ist natürlich immer eine andere Kalkulation, wenn man keine großen Investoren im Hintergrund hat, sondern das eben selbst finanziert. So, wir glaube ich, wir sind da auf dem Weg, mit dem wir uns wohlfühlen und wo wir unserer Rolle Stück für Stück dann näher kommen oder weiter damit kommen, da einfach ein paar Nachfolgen mitzugestalten. Super. Das war spannend. Ich danke dir. Das Thema wird uns, glaube ich, alle in Deutschland noch richtig beschäftigen. Ich habe immer gesagt, die Politik redet ja schon seit 20, 30 Jahren darüber. Aber ich glaube, du hast vor einem Jahr mal gesagt, jetzt rollt die Nachfolgewelle, jetzt rollt sie. 10, 20 Jahre wurde darüber geredet, alle haben mal die Zahlen gesehen, wie viele Leute älter werden, aber jetzt geht's richtig los. Genau, dann lass uns sehen, dass wir mit guten Konzepten das Beste daraus machen. Das klingt gut, so machen wir es. So machen wir es. Okay, Kai, ich danke dir. Ich danke dir, hat viel Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Gleichfalls. Ciao. Ciao, ciao. Der Ideencouch-Podcast ist eine Produktion der Everest GmbH und Partner von LaborX Hamburg. Redaktion Gesa Holz und Sarah Bechtloff. Technische Bearbeitung Erik Uhlendorf.